Es ist 5:05. Das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Jan Heinemann. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Guten Tag. Ein und dasselbe Flugzeug ist gleich zweimal umgedreht und wieder am Flughafen in Frankfurt gelandet. Das hat der Airport bestätigt. Zuerst hatte die Bild darüber berichtet. FFH-Reporter Peter Toussaint. Es ist eine Boeing 737-800 von TUIfly. Sie sollte am Donnerstag auf die Ferieninsel Gran Canaria fliegen, dann aber plötzlich zurück. Sicherheitslandung in Frankfurt. Dort ist auch die Feuerwehr im Einsatz. Wie üblich sagt der Airport, wenn es möglicherweise technische Probleme gibt. Einen Tag vorher sollte das Flugzeug nach Kreta fliegen, kam aber auch da zurück. Wieso? In beiden Fällen verweist der Flughafen auf TUIfly. Die Airline hat sich bis jetzt noch nicht geäußert. Bundesfinanzminister Lindner hat im Streit um den Haushalt für das nächste Jahr die Ampelpartner zum Sparen aufgerufen. Besonders im Außen- und Entwicklungsministerium müsse man prüfen, ob die Ausgaben den Interessen Deutschlands dienten, sagte der FDP-Politiker den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Sowohl Grünen-Außenministerin Baerbock als auch Entwicklungsministerin Schulze von der SPD kritisierten die von Lindner angedrohten Kürzungen. Das Finale des Eurovision Song Contest findet ohne die Niederlande statt. Der Musiker Joost Klein ist offiziell vom Wettbewerb ausgeschlossen, teilte die Europäische Rundfunkunion mit. Grund dafür sind offenbar Ermittlungen der Polizei. Beim Halbfinale soll es Medienberichten zufolge zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Lauter Knall in der Nacht in Groß-Gerau in Südhessen. Dort haben Unbekannte einen Geldautomaten in der Mainzer Straße gesprengt. Laut Polizei befand sich zum Tatzeitpunkt ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes im Gebäude. Er wurde zum Glück nicht verletzt. Die Täter sind vermutlich mit einem BMW auf der Flucht. Ob sie Beute gemacht haben, ist noch nicht bekannt. Eintracht Frankfurt kann heute das Ticket für Europa klar machen. Die Hessen sind auswärts bei Mönchengladbach gefragt. Mit einem Sieg ist der Eintracht Tabellenplatz 6 sicher. FFH-Reporterin Sonja Pahl. Wir müssen das Glück erzwingen, sagt Trainer Toppmöller. Er weiß, Gladbach wird mit voller Power gegen die Eintracht antreten, will nämlich den Klassenerhalt schaffen. Personell kann Toppmöller aus den Vollen schöpfen, nur Kapitän Rode fehlt noch. Dass jetzt Druck da ist, gibt der Coach auch zu und erklärt, wir haben in dieser Saison alle Fehler gemacht. Im Trainerteam, ich selbst, die Spieler. Umso wichtiger wäre ein Erfolg in Gladbach. Es geht ja nicht nur um Europa, sondern für Toppmöller auch um seinen Job. Sonja Pahl, Mönchengladbach. Los geht's um 15.30 Uhr. Wir berichten natürlich live. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Daniel Franzen. Achtung Autofahrer, auf der A3 Frankfurt-Köln zwischen Wiesbadener Kreuz und Niedernhausen sind Personen auf der Fahrbahn. Bitte fahren Sie in beiden Richtungen besonders vorsichtig. Nochmal die A3 Frankfurt-Köln zwischen Niedernhausen und Itzstein. 6 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten auf den beiden rechten Spuren. Da brennt gerade ein Auto. A5 Darmstadt-Heidelberg zwischen Hirschberg und Ladenburg. 3 Kilometer Stau wegen eines Unfalls. Hier werden Sie über den Standstreifen geleitet. Dann die A7 Kassel-Fulda. Da gibt's eine Vollsperrung zwischen Dreieck Kassel-Süd und Guxhagen. Auch wegen eines brennenden Autos. Es staut sich auf 3 Kilometern. Und dann noch Landkreis Gießen und Landkreis Marburg-Biedenkopf. Zwischen Allendorf-Winnen und Ebsdorfer Grund Leidenhofen gab's einen Unfall. Hier werden Sie an der Unfallstelle vorbeigeführt. FFH, das Wetter. Wunderbar sieht das heute aus. 22 bis 26 Grad, Wolken und Sonne am hessischen Himmel. Ein perfekter Frühlingstag. In der Nacht geht's dann runter auf 11 bis 7 Grad. Da spielt Regen auch keine Rolle. Morgen wird's erneut schön warm. Bis zu 27 Grad sind drin, wieder mit einem Sonne-Wolken-Mix. Und das sollten Sie dann auf jeden Fall genießen, denn ab Montag wird's wieder wechselhafter.